Erster, es war der achte Monat im zweiten Jahr von Darius. Gott sprach zum Propheten Sachaja. Zweiter, Gott war sehr böse auf eure Väter. Dritter, sag ihnen, kommt zurück zu mir. Dann komme ich zu euch zurück. Das sagt Gott. Vierter, seid nicht wie eure Väter. Die alten Propheten warnten sie. Aber sie hörten nicht auf Gott. Fünfter, wo sind eure Väter jetzt? Leben die Propheten für immer? Sechster, meine Worte haben eure Väter erreicht. Sie änderten ihr Denken. Gott tat, was er versprochen hatte. Siebter, am 24. Tag im 11. Monat sprach Gott zu Sachaja. Der Monat heißt Schebat. Achter, in der Nacht sah ich einen Mann. Er saß auf einem roten Pferd. Er stand bei Bäumen im Tal. Neunter, ich fragte, was bedeutet das? Der Engel sagte, ich zeige es dir. Zehnter, der Mann sagte, Gott hat diese Pferde gesendet. Sie laufen über die ganze Erde. Elfter, die Reiter sagten zum Engel, wir waren überall. Die ganze Erde ist jetzt ruhig. Zwölfter, der Engel fragte Gott, wie lange bist du noch wütend? Du bist seit 70 Jahren wütend auf Jerusalem. Dreizehnter, Gott antwortete dem Engel mit guten Worten. Es waren sehr freundliche Worte. Vierzehnter, der Engel sagte zu mir, ruf es laut. Gott liebt Jerusalem und Zion sehr. Fünfzehnter, Gott ist böse auf die anderen Völker. Sie sind stolz. Sie haben seinem Volk wehgetan. Sechzehnter, Gott sagt, ich komme mit Liebe nach Jerusalem zurück. Mein Tempel wird dort wieder gebaut. Siebzehnter, ruf laut, meinen Städten wird es wieder gut gehen. Gott tröstet Zion und wählt Jerusalem aus.